Ja, hallo und herzlich willkommen zur 171. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich bei mir im Studio den André. Hallo, ich grüße dich, André. Ja, hallo Thorsten, danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Ja, ich bin André, seit November der neue Präsident der FITCO. Ja, was gibt's zu wissen? Wir hatten im Vorgespräch so lustig festgestellt, dass wir interessante Historien haben. Ich habe tatsächlich mal als Hilfsgärtner gestartet. Ja, bin aber tatsächlich jetzt nicht als Gärtner in die FITCO gekommen, sondern als Verwaltungsinformatiker und Wirtschafts- und Verwaltungsgeograf. Und ich glaube, da kommt jetzt eine ganze Menge zusammen. Ja, ich freue mich einfach dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Und genau, weil du der FITCO-Präsident bist und noch gar nicht so lange, also seit ungefähr 100 Tagen, also ist ein bisschen mehr aktuell, habe ich dich eingeladen, um einfach mal Revue passieren zu lassen, wie denn deine ersten 100 Tage waren. 100 Tage FITCO-Präsident, wie fühlt sich das erstmal an für dich? Es macht unglaublich viel Spaß. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und lustigerweise werden häufig so Gesprächspartner sagen, oh nee, wären wir jetzt irgendwie nichts. Und es ist ja auch eine Rolle zwischen Digitalpolitik und ganz, ganz operativer Umsetzung. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, auch vermitteln zu können. Ich kann auch sehr viele Erfahrungen auch jetzt aus der Industrie halt mit einbringen und auch aus dem Beratungsgeschäft. Weiß natürlich auch auf der Seite, wie man gut zusammenarbeiten kann. Und wo man aber auch ein Stück weit darauf achten muss, dass man gemeinsam noch die Ziele erreicht, ohne in völlige Ineffizienzen abzudriften. Und das macht einfach, also mir macht das sehr viel Spaß, diese Vermittlung zwischen all den Seiten wahrnehmen zu können. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns das erste Mal in deiner neuen Position gesehen haben, das war auf der Smart Country Convention letztes Jahr. Da warst du ein paar Tage, einstellige Zahl von Tagen warst du da. Was hast du denn seither erlebt? Weil ich habe gesehen, ich habe dich ja so ein bisschen am Stand beobachtet. Du warst ja echt einer der gefragtesten Personen auf der ganzen Smart Country Convention. Ja, das kann ich jetzt als betroffene Person nicht einschätzen. Aber es war tatsächlich ein sehr, sehr enger Takt. Das haben wir jetzt auch wieder beim Fachkongress oder eben auch beim digitalen Start gemerkt. Es gibt unglaublich viele Fragen, die der FITCO gestellt werden, die dem IT-Planungsrat gestellt werden. Und genau dafür sind natürlich solche Fachmessen und Kongresse ja da, dass wir eben auch Zeit finden, sich mal in Ruhe dazu auszutauschen, auch mal ein paar langfristige Visionen auszutauschen. Denn die Digitalisierung ist ja in einem transformativen Umfeld und alles zusammen ist halt sehr komplex. Und deswegen können wir nur gemeinsam durch Dialog halt vorantreten. Dafür nutzen wir so eine Formate und ja, dann entsteht der Eindruck und natürlich auch die persönliche Betroffenheit, dass der Zeitplan vor Ort ziemlich eng ist. Was ist seither passiert, hast du gefragt. Ich habe intern sehr viele Gespräche geführt zu den wichtigsten Produkten, Projekten und auch Standards und auch natürlich den Vorhaben, die schon geplant waren, bevor ich kam, damit ich sie auch verstehe, in welche Richtung sie gedacht worden sind. Wir sind ja jetzt keine Einheit als Anstalt des öffentlichen Rechts, die vollkommen frei agieren und denken kann, sondern unser Auftrag ergibt sich ja durch eine Beschlussfassung im IT-Planungsrat. Und in diesen Grenzen haben wir zu arbeiten. Spannend war aber eben auch, was du fragst, was habe ich da erlebt? Ich habe ja auch die andere Seite erlebt. Ich habe das Angebot ausgesprochen, dass ich Antrittsgespräche für die Mitglieder des Planungsrates mache und das mich auch sehr interessieren würde, wie die Teams dahinter aussehen, sprich, dass ich auch die Abteilungsleitungen und auch Referatsleitungen und auch betroffene Referenten und Sachbearbeitungen kennenlerne. Und einige haben das tatsächlich sehr intensiv wahrgenommen, haben aufgezeigt, wie sie selber arbeiten. Manche haben auch wirklich mehrere Personen mit eingeladen. Das tat sehr, sehr gut. Einerseits, damit ich halt natürlich die Menschen kennenlerne, denn Digitalisierung ist People-Business. Technologie ist in der Regel nicht das Problem. Und oft andererseits, damit ich auch ein Stück weit besser einschätzen kann, wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit im Planungsrat zwischen den Mitgliedern auf der Länder- und auf der Bundesebene. Aber vor allem, wie denken wir auch gemeinsam an die Kommunalebene? Denn dort findet doch die tatsächliche Wirkung der Digitalisierung in der Verwaltung statt. Und wie denken vor allem auch die Mitglieder halt darüber hinaus, über die Kontexte der Verwaltungsdigitalisierung? Ich habe ja immer gesagt, ich verstehe halt Verwaltung als Betriebssystem der Gesellschaft und das ist deutlich mehr als nur mal ein Veraktungsprozess oder ein Bescheidprozess, sondern wir müssen halt an die Menschen vor Ort denken. Und wir wissen ja alle, im Planungsrat sind die kommunalen Spitzenverbände als beratende Mitglieder mit eingebunden, aber die kommunale Vielfalt ist natürlich viel, viel größer und da interessiert mich vor allem auch, wie die Länder das vor Ort leben. Das hat dazu beigetragen, ja, dass es eine sehr, sehr intensive Tour war, hat aber sehr viele Erkenntnisse gebracht, die ich nun natürlich auch in die Weiterentwicklung der FITCO aus interner Perspektive und externer Perspektive einbringe. Hast du ein paar Schmankerl oder Highlights aus deiner Tour? Eine ganze Menge fällt dann schwer zu priorisieren. Also die regionalen Besonderheiten, also im Sinne von allein wie die Teams aufgestellt sind. Wir haben dort beispielsweise ja sehr neue Umfelder, die auch tatsächlich so die Kultur der Digitalisierungsabteilung oder Digitalisierungsministerien sogar prägen. Also sehr beeindruckend war beispielsweise der Besuch in den neuen, ganz neuen Räumlichkeiten von Digitalisierungsministerium in Sachsen-Anhalt, aber auch in den neuen Räumlichkeiten bei Martin Hagen in Bremen. Da merkt man schon, dass tatsächlich auch das Umfeld natürlich einen Einfluss hat auf die Arbeit auch der Mitarbeitenden. Das heißt jetzt nicht, dass das in anderen Bundesländern irgendwie schlechter läuft. Ganz im Gegenteil. Nein, das soll es nicht sein. Aber es ist trotzdem beeindruckend, welchen Schub durch solch kreative Umfelder ausgelöst werden. Und das kann man ja auch auf den Webseiten mal nachsehen. Also da gibt es ja inzwischen auch Bilder zu, dass man eben auch sieht, Verwaltung ist fernab von verstaubt sein und erst recht solch moderne Gruppen, die sich halt zum Beispiel jetzt mit Digitalisierungsfragen beschäftigen, ist einfach schön zu sehen, dass sie sich kreative, wirklich kreative Umgebungen leisten und schaffen, die absolut vergleichbar sind mit den Hypo-Beratern, ja, die das eher noch ein Stück weit als Marketing manchmal verkaufen, und es ist eben kein Marketing. Es ist wichtig, Dialogumfelder zu schaffen. Das war toll, dort zu sehen. Heißt aber nicht, dass die anderen Bundesländer dort in irgendeiner Weise schlechter sind, sondern die haben sich einfach andere Umfelder geschaffen, in denen sie genauso die Komplexitäten der Digitalisierung besprechen. Ist trotzdem für mich ein Highlight gewesen, diese Unterschiede auch mal live erleben zu können. Und hast du inzwischen alle 16 Bundesländer und natürlich den Bund geschafft, oder hast du noch eins aufstehen? Ich habe tatsächlich alle persönlich geschafft, teilweise sogar mehrfach. Wir wurden aber unterwegs auch schlichtweg ausgebremst, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, mit Elena Jagowa, die CIO aus dem Saarland, habe ich jetzt vorgestern den vierten Anlauf gemacht. Also wir hatten Blitzeis, wir hatten runtergekommene Oberleitung des ICEs. Ich bin mal auf einer NATO-Strecke ausgewichen. Alles das, wir wollten uns einfach nur treffen, und zum Beispiel auch dieses Kurzvideo, was erstaunlich gut offensichtlich ankam, diese kurze Idee, wir stellen uns alle mal vor, wollten das einfach auch gemeinsam machen, und ständig Unwetter, ja, Bahnausfälle, Streikbedingungen. Also das waren schon sehr interessante 100 Tage, was allein den öffentlichen Nah- und Fernverkehr betraf. Ich glaube, man kann da auch ein bisschen was ableiten für die Digitalisierung in Deutschland, dass man eben etwas resilienter wird und dann nicht mehr auch über solche Hürden stolpert. Oh, da muss ich aber ganz positiv berichten. Die Termine sind deshalb in der Regel nicht ausgefallen. Also außer wir waren halt wirklich nicht brechfähig, weil beispielsweise Krankheit dazwischen kam. Sondern ich habe inzwischen Termine in irgendwelchen Bahnlounges gemacht, weil es halt anders nicht ging. Wir haben sie sofort auf digital umgestellt und von der Bahnsteigkante oder dann eben aus dem Homeoffice oder wo auch immer man dann gestrandet war, durchgeführt. Also nur weil wir uns für dieses kurze kleine Video und natürlich auch für ein persönliches Kennenlernen, das gehört einfach dazu, treffen wollten, ist der Inhalt trotzdem nicht ausgefallen. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Aspekt unserer Resilienz. Jetzt hast du ein bisschen was über dich erzählt in der FITCO. In den ersten 100 Tagen, das ist ja auch immer so der Zeitraum, wo man anfängt als neuer Präsident oder neuer Geschäftsführer, fängt man an und bringt seine Ideen mit ein. Beziehungsweise fängt dann auch an, Strategien zu entwickeln, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Wie sieht es denn da bei der FITCO aus? Wie wird sich die FITCO in den nächsten Jahren verändern, beziehungsweise was sind denn die nächsten Schritte, was wir von der FITCO erwarten können? Naja, zunächst hatte ich ja gerade schon gesagt, war es mir wichtig, nicht von außen zu kommen, und dann ist man mit den vorgefertigten Meinungen der Besserwisser. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Dann verliert man die Kultur, man verliert auch die Anschlussfähigkeit von Ideen. Und hier ist ja ganz klar zu betonen, die FITCO ist in ihrem Auftrag ja klar ausgerichtet. Ja? Unser Daily Business wird durch Beschlüsse des ID-Planungsrats geprägt. Und wenn die Beschlüsse halt mehr oder weniger hergeben, dann haben wir eben auch mehr oder weniger als Gestaltungsfreiraum. Was wollen wir künftig aber tatsächlich anders machen? Wir werden uns insofern etwas neu organisieren, beziehungsweise auch die Organisation weiterentwickeln, in dem Fall, wie wir unsere internen Flexibilitäten organisieren. Dazu wird beispielsweise künftig ein Experten- und Projektepool gehören. Wir werden eine zentrale Auftragsklärung haben. Wir werden Angebote schaffen, um thematische Gilden auch zu schaffen, dass wir eben auch in unsere Produkt- und Projekt- und Standardverantwortung auch ein Stück weit die Kreativität der Weiterentwicklung reinbringen. Wir werden gemeinsam für uns, aber auch gemeinsam mit dem IT-Planungsrat auch über ein Portfolio-Management sprechen müssen. Das ist ja auch schon Beschlusslage des IT-Planungsrates für sich selbst. Aber um einen Betrieb wie eine FITCO tatsächlich zu erreichen, muss man natürlich auch intern priorisieren. Und da ist ja die Ressourcenzahl durch die Zahl der Mitarbeitenden natürlich auch begrenzt. Also entsprechend müssen wir das Portfolio-Management des Planungsrates mit unserem eigenen Auftragspriorisierung auch zusammenbringen, tatsächlich den Betrieb auch aufrechtzuerhalten, als auch den Betrieb auf die Zukunft auszurichten. Dafür werden wir entsprechende Auftragspriorisierung auch einführen, die wiederum Verlässlichkeiten für alle Mitarbeitenden schaffen. Was haben wir jetzt eigentlich, sag mal, im Agilen übersetzt? Was haben wir jetzt in einem definierten Zeitraum an Freiheiten, um etwas umzusetzen? Also welche Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden? Welche Ressourcen können zur Verfügung gestellt werden? Und welche Qualitäten werden am Ende erwartet? Und wie werden wir das auch entsprechend messen? Das ist auch ein für mich wichtiger Punkt, den wir für den IT-Planungsrat auch verändern werden, dass wir ein zentrales Clearing und Controlling einführen, also nicht nur die Auftragsklärung herbeiführen, denn so ein Beschluss, der ist manchmal konkreter und manchmal unkonkreter. Das heißt, wir müssen da natürlich auch noch eine Menge klären, um ins Doing zu kommen. Das muss aber schnell geschehen, ja, sodass wir eben nicht einen Beschluss fassen und ein Jahr warten, bis es dann losgeht. Das ist jetzt überspitzt, kam in der Vergangenheit auch nicht vor. Aber dass wir aufgrund der doch deutlichen Auftragszunahme und der deutlichen Zunahme an übertragenen Verantwortung vom Planungsrat und der HL-Runde auf die FITCO, dass wir dies auch tatsächlich professionell leisten. Die FITCO ist ja in den vergangenen Jahren aufgewachsen. Die Gründungsphase ist abgeschlossen. Es ist ein wirklich tolles Arbeiten. Es ist ein tolles, kreatives und vor allem auch multikompetentes Team. Es macht wirklich viel Spaß. Heißt aber gleichzeitig auch, dass es nicht in Überforderung, ja, ausgebrannt werden darf. Und da muss es einfach auch eine klare Transparenz gegenüber dem Planungsrat geben. Was können wir noch leisten und was können wir nicht leisten? Dazu gehört eben auch ein entsprechendes Controlling von internen und externen Aufwänden. Und das möchte ich gern für uns und für den Planungsrat erreichen. Denn das ist die Basis für eine ganz wichtige Diskussion. Wie priorisieren wir die vorhandenen Ressourcen? Aktuell stöhnen ja alle ob der finanziellen Mittel. Ihr seid ja gerade, eure Finanzierung ist ja gerade auf andere Füße gestellt worden. Sind jetzt genügend Mittel da, um die an euch angetragenen Projekte umzusetzen? Das ist auch eine Aufgabe der FITCO, den Beweis antreten zu können, dass wir mit den Mitteln des Planungsrates auch zügig und effizient umgehen. Und wir wissen ja alle, da hat sich in der Vergangenheit aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen ja auch, da haben sich Restmittel gebildet, die jetzt politisch diskutiert werden, wie werden sie tatsächlich zur Verfügung gestellt. Nun kommen wir ja ganz frisch vorgestern aus der Planungsratssitzung, die sich mit dem Wirtschaftsplan beschäftigt hat, sowohl mit den Restmitteln von 23 auf 24, aber auch mit der Wirtschaftsplanung 2025. Und die Frage, ob nun genügend Mittel zur Verfügung stehen, ist ja immer eine Frage, welche Aufgaben sollen denn künftig eigentlich zusätzlich oder eben auch als Weiterentwicklung der aktuellen Aufgaben vollzogen werden. Und diese Diskussion, die findet jetzt im Sommer sehr stark auf Basis der Verhandlung des Wirtschaftsplans für 2025 statt. Und das finde ich auch eine ganz richtige und wichtige. Deswegen kann ich dir heute noch nicht sagen, ob genügend Mittel zur Verfügung stehen werden. Das wird die Aufgabenpriorisierung dann im Sommer und Herbst zeigen und natürlich den Gestaltungsspielraum auch. Der im Übrigen, du hattest das gerade, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber du hattest angedeutet, wir sind auf neue finanzielle Füße gestellt worden. Das ist noch nicht der Fall, sondern der neue Staatsvertrag gilt ja erst ab Januar 2025, der zum Beispiel diese flexiblen Flexibilisierungsmittel dann auch vorgibt, die zum Beispiel vom Normkontrollrat, aber auch vom Bundesrechnungshof angeregt worden sind. Ich habe ja sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus dem kommunalen Umfeld beziehungsweise aus der Kommunalverwaltung. Wird es von der FITCO her eine engere Zusammenarbeit mit den Verwaltungen auf Kommunalebene geben? Weil das sind aktuell die am meisten betroffen sind, aber am wenigsten Informationen bekommen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist das, was ankommt. Das kann ich auch total nachvollziehen, dass die Wahrnehmung so ist. Und mein Wunsch, das war ja auch mein Antritt, ist ganz klar, wir dürfen die Kommunen nicht vergessen, weil sie der Erfolgsfaktor, der Erfolgsgarant eigentlich für eine gelingende Digitalisierung zu Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern sind. Insofern ist das mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die Verankerung in der FITCO ist in diesem Sinne bislang allerhöchstens in Ansätzen erfolgt. Es ist Kommunalpakt beschlossen worden vom BT-Planungsrat. Es gibt ein Kommunalgremium, an dem die Spitzenverbände, aber auch Einzelkommunen beteiligt sind. Das ist aber aus meiner Sicht erst ein wichtiger Anfang für Dialogformate. Ich denke, wir müssen uns deutlich dahin entwickeln, wie wir kommunale Belange vor allem auch in die Weiterentwicklung von Produkten, Projekten und Standards mit einbinden, dass wir Feedback bekommen, was klappt gut und was klappt nicht gut, dass wir vor allem auch die Unterschiedlichkeit der Kommunen stärker in den Blick nehmen. Es gibt sehr viele kleine Kommunen und klein ist manchmal auch sogar 50.000 Einwohner, also das ist mehr als meine Heimatstadt, die sagen, wir hätten eigentlich lieber mehr zentrale Vorgaben oder zentrale Unterstützung durch Systeme, die uns entlasten, die uns auch mehr Sicherheit, also IT-Sicherheit bieten als das, was wir heute haben. Und das muss gar nicht zulasten unserer kommunalen Selbstverwaltung gehen, sondern es ist eigentlich eine Basisinfrastruktur, die wir gern hätten. Demgegenüber stehen aber Städte und Kommunen, und das ist auch zum Teil größenunabhängig, ganz kleine Kommunen, die beispielsweise OZG einfach komplett schon umgesetzt haben und wirklich ganz toll ihre Infrastruktur darauf ausgerichtet haben. Es gibt auch große Kommunen, die das schon in großen Enterprise-Architekturen auch übersetzt haben, die sagen, bleibt mir fern, alles das, was ihr jetzt im Moment beginnt, ist sehr viel weniger Funktionalität als das, was wir schon aufgebaut haben. Und diese Vermittlungsarbeit zu leisten zwischen denjenigen, die es schon für sich selbst schaffen konnten, weil sie die Rahmenbedingungen haben, und denen, die sich abgehängt fühlen, das ist eine ganz wichtige, wo wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben, wo wir gemeinsam auch Formate überlegen müssen, auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch eine Unterscheidung zu finden. Wann haben wir eine politische Beteiligung? Und das ist eine klare Rollenteilung in Deutschland. Da sind die kommunalen Spitzenverbände unser direkter Ansprechpartner. Und übrigens auch sehr, sehr gut. Also die Zusammenarbeit freut mich einfach riesig, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig eben auch mit Blick auf Produkte, Projekte, Standards, Architekturen, dass wir dort auch Dialogformate haben, um von der Basis quantitativ und qualitativ Feedback zu bekommen, wie muss es eigentlich weiterentwickelt werden. Das ist keine strategisch-politische Entscheidung. Da geht es um Funktionalitäten in Software. Ja, da geht es um Hürden, um sie einzusetzen, weil sie zum Beispiel Schnittstellen fürs eigene DMS nicht haben. Also ganz konkrete Probleme zur Umsetzung der Digitalisierung. Wir sind ein föderaler Staat und deswegen müssen wir auf allen Ebenen zuhören. Da sind wir als FEDCO noch nicht ausreichend aufgestellt. Okay, das freut mich, dass ihr da den Fokus sehr stark auch in Richtung Kommunalverwaltung habt. Das kann ich nur als großen Schritt nach vorne sehen. Und was sind so die nächsten größeren Projekte oder die nächsten interessanten Projekte, die ihr in der FEDCO aktuell vorhabt? Noch ein kleiner Zusatz zu dem, was du gesagt hast. Ja, wir haben das im Mindset-Fokus. Wir brauchen aber natürlich auch die organisatorischen Freiheiten, das machen zu können. Ja. Also insofern, nur weil ich das jetzt als wichtigen Part für die FEDCO sehe, heißt das noch nicht, dass wir das von heute auf morgen machen können. Ja, denn die Stellen, die FEDCO hat, die sind Produkten, Projekten und Standards zugeordnet. Das ist wichtig zu verstehen. Okay. Ja. Also insofern ist das eher mein Wunsch und auch meine Argumentation in alle Richtungen, dass wir das, was wir schon haben, darauf ausrichten werden und unterstützen werden. Das ist noch nicht der Heilsbringer für die Zukunft. Aber da gibt's ja auch schon Zeichen aus Richtung Bundesverwaltung oder aus Richtung Bund, dass hier mehr mit den Kommunen gemeinsam gearbeitet werden soll. Und das freut mich auch und deswegen müssen wir dort die Kräfte bündeln. Da ist ja auch auf regionaler Ebene in den regionalen Verbänden auch schon ganz viel passiert. Wir wollen ja nicht die Struktur neu erfinden, sondern wir wollen sicherstellen, dass die Anforderungen auch an uns zurückfließen, damit wir das auch entsprechend in den Planungsrat zur Weiterentwicklung aller Themen einbringen können. Genau. Okay, so, aber nochmal zu deiner zurück. Frage. Genau, die Highlights. ja. Was genau, sind die Highlights, auf die wir uns freuen können? Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Also es sind interne und extern wirkende Vorhaben. Ich nehme mal ein intern wirkendes Vorhaben. Beispielsweise die neue strategische Finanzplanung wird uns bestimmt in der Finanzbewirtschaftung mehr Freiraum geben, dass wir beispielsweise nicht so Aufgabenreste und Ausgabenreste anhäufen, sondern dass wir auch unterjährig gucken können, kann man vielleicht noch andere Projekte priorisieren, weil bereits genehmigte Projekte weniger ausgeben. Das klingt jetzt simpel, ist bei den meisten ein ganz typischer Mechanismus in der Finanzplanung. Das war der FEDCO aber bislang nicht möglich und dem Planungsrat auch nicht. Das ist beschlossen worden und glaube, schafft ganz wichtige Perspektiven für die Handlungsfähigkeit der FEDCO. Das zweite ist, ich kann unzählig mehr aufzählen, aber mal eine Priorisierung in die Infrastruktur. Ich denke, dass die deutsche Verwaltungscloud-Umsetzung, die wir jetzt dieses Jahr begonnen haben, auf Basis des sehr detaillierten und umfassenden Konzepts, nämlich DVS, die deutsche Verwaltungscloud-Strategie, in wirklich wichtiger Hebel sein kann. Das schaffen wir aber nur gemeinsam, wenn öffentliche IT-Dienstleister und auch private Anbieter da mit uns an einem Strang ziehen, nämlich dass auch als konkrete Übertragung, als Migrationsszenarien sogenannte Workloads dann auch in der Cloud mit anbieten zu können. Da gibt's wirklich tolle Interessensbekundungen, heißt aber dieses Jahr, wir müssen aufzeigen, dass das Ding funktioniert. Und da sind wir natürlich gemeinsam auch mit unserem Partner, der GAF Digital, dabei, das umzusetzen und vom MVP, der jetzt ja schon mehrfach erprobt ist, auch wirklich in den Produktivbetrieb zu kommen. Dazu gehört, dass wir als FitGrow natürlich noch die Hausaufgabe haben, nun auch die Koordinierungsstelle aufzubauen. Die hat einen ganz wesentlichen Fokus darauf, dass wir verstehen, was wir an Feedback bekommen, also auch zu Feedback einladen, ob das, was mit den Standardisierungsfragen der deutschen Verwaltungscloud zusammenhängt, überhaupt die Marktinteressen auch trifft. Also passt das zu den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung? Und wie muss man es weiterentwickeln? Also allein das ein sehr wichtiger und toller Punkt. Dann jetzt ganz jüngst, vorgestern, bestimmt wird Fedor Rose in deinem Podcast auch noch dazu berichten. Finde ich übrigens klasse, dass ihr das macht. Wenn die Sendung rauskommt, berichtet haben, weil ich veröffentliche diese Sendung erst im Nachhinein zu dem, was ich mit Fedor besprochen habe. Ah, super. Da wird der Fedor wahrscheinlich auch darauf eingegangen sein, dass es ein Standardisierungsboard gibt. Und das ist ein wirklich wichtiger und neuer Punkt, der nämlich die Abhängigkeiten zwischen Architekturen, die wir im föderalen IT-Architekturboard für den Planungsrat bearbeiten, dass dies auch mit Einbindung der Wirtschaft und weiteren Stakeholdern, zum Beispiel auch dem Deutschen Institut für Normung, auch auf der Standardisierungsseite tatsächlich vollzogen wird. Und das, glaube ich, ist ein unglaublich hilfreiches Gremium, was dort jetzt für eine zweijährige Evaluierungszeit eine Chance bekommt, sich zu beweisen. Denn so wie wir es in der Industrie haben, dort ist ja auch aus gutem Grund die Enterprise-Architektur, die nach innen aufs Produkt wirkt, und die Standardisierung, wie schaffe ich also Regeln gemeinsam mit dem Markt, um Dinge günstiger herzustellen und vor allem interoperabel herzustellen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, um IT gemeinsam erfolgreich für die verschiedenen föderalen Ebenen umzusetzen. Also auch das aus meiner Sicht ein echtes Highlight. Dann die Marktplatzidee weiterzuentwickeln. Der Planungsrat hat ja bereits angekündigt, dass wir die bestehenden vier Marktplätze, FitStore Papier, FitStore Digital, EFA Marktplatz und DVC Marktplatz, vereinheitlichen werden. Es gibt ein sehr, sehr produktives Konsortium aus dem Databund, also dem Dachverband der öffentlichen Softwarehersteller, der Softwarehersteller für die öffentliche Verwaltung, gemeinsam mit der Provitaco als Einkaufsgemeinschaft, der GAF Digital als DVC-Betriebsstelle und uns als FitGrow, die schon über auch einen Marktplatz der Zukunft nachdenken und dies beispielsweise auch dann in den Planungsrat als Ideenskizze einbringen. Da wird es dann also die Frage geben, weiten wir das aus, binden wir stärker auch Private mit ein, wie schaffen wir es eigentlich, 6.800 Leistungen für die Verwaltung tatsächlich zu digitalisieren. Es ist eine deutliche Ausweitung über die 16 Fokusleistungen, die im Planungsrat beschlossen worden sind. Wie kriegen wir also Drive in die Digitalisierung? Wie schaffen wir ein Ökosystem daraus? Da kommen sicher ganz viele spannende Fragen, die wir auch als FitGrow häufig jetzt schon in Produkten und Projekten haben, dass es eben nicht nur um Verwaltungsdigitalisierung geht, sondern dass es um die Verwaltung im Raum der Gesellschaft, aber auch im geografischen Raum geht. Da kommt man zu Smart Countries, Smart City Fragen, zu Architekturen, die übergreifend sind, zu Einbindung von Authentifizierung, zu Gesundheit, Bildung und viel mehr. Ist nicht Gegenstand der FitGrow. Aber das gemeinsam voranzutreiben, ist eine ganz wesentliche Aufgabe für den Erfolg unserer Gesamtdigitalisierung in Deutschland. Also ich sage ja inzwischen nicht mehr Verwaltungsdigitalisierung, sondern Verwaltungsmodernisierung, weil ich sehe die Digitalisierung nur als Werkzeug, um uns moderner aufzustellen. Und gerade vor den ganzen Hintergründen, die wir haben, schwindende Arbeitskräfte und so weiter, ist die Modernisierung angesagt und uns unterstützt dabei die Digitalisierung. Ja, wir müssen uns immer modernisieren. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Manchmal müssen wir aber auch schauen, dass wir ihn einfach beschleunigen. So, ich glaube, wir sind jetzt schon mal so Richtung Ende unterwegs. Ein paar letzte Worte im Podcast zur FitGrow und zu deiner Arbeit in den nächsten Jahren. Ich freue mich einfach auf die weitere Gestaltung der Umsetzung für den Planungsrat. Da sind wirklich tolle Beschlüsse dabei, die uns viel Kraft für die kommenden Jahre geben. Aber du hast eine unglaublich große Hörerschaft. Also insofern gebe ich das einfach auch mal an die Hörerschaft weiter. Wir schaffen das als FITCO nicht allein. Alle vor Ort schaffen es auch nicht allein. Genau, Digitalisierung, Modernisierung ist ein Teamsport. Hört man jetzt ja auch auf allen Kongressen und Treffen. Ja, wir müssen es aber auch als Teamsport leben. Und das ist im Föderalismus manchmal gar nicht so einfach. Und da würde ich auch sagen, als Ausblick, selbst wenn man mal hört, ist, ja, da hört man dann so Buzzwords wie, ach, das kriselt im Planungsrat. Ehrlich gesagt, ich finde, das sollte man auch mal sportlich sehen. Wir sind nicht umsonst eine Demokratie und Demokratie heißt, miteinander um die beste Lösung zu ringen. Heißt dann aber auch, wenn eine Lösung gemeinsam getroffen worden ist, dass wir die dann wirklich auch mit Kraft und Anstrengung gemeinsam umsetzen. Das ist zumindest mein demokratisches Verständnis. Und da denke ich, habe ich einen positiven Ausblick auf die Zukunft, dass wir das entsprechend auch so umsetzen werden. Ja, dann vielen Dank, André. Erst nochmal grüß mir dein Team bei der FITCO, mit denen ich sehr viel auch zu tun habe und Austausch habe. Du hast da echt ein tolles Team beisammen. Und ich wünsche euch viel Erfolg und ich begleite das natürlich sehr, sehr eng. Und bis demnächst. Bis demnächst, absolut. Danke für die Einladung. Ja, also und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.